Aus Anlass des 17. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni gewährte der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, Cho Il-min, am 13. Juni einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Der Vertreter betonte, der Herr Führer Kim Jong-il hat den Schmerzen der ein halbes Jahrhundert langen Spaltung der Landsleute mit der Einleitung des Zeitalters der Vereinigung vom 15. Juni gelindert. Durch den festen Willen Kim Jong-ils zur Landesvereinigung und seine Großherzigkeit und mutige patriotische Entscheidung war im Juni 2000 zum ersten Mal in der Geschichte der nationalen Teilung das Süd-Nord-Gipfeltreffen zustande gekommen und eine gemeinsame Erklärung angenommen worden, deren Kern das Ideal durch unsere Nation selbst ist. Sein großes Verdienst darum, helle Aussicht für die Erfüllung der Sache zur Souveränität und großen Geschlossenheit der Nation eröffnet und den Landsleuten den Meilenstein für die Vereinigung des Vaterlandes gegeben zu haben, wird ewig unvergessen bleiben. Heute steht an der Spitze der Sache für die selbstständige Wiedervereinigung des Landes der verehrte Marschall Kim Jong-un, unvergleichlicher Sun Gun-Herrführer und Patriot. Es ist das einmütige Streben aller Landsleute und ihr fester Wille, unter der Führung des hervorragenden Mannes Kim Jong-un den breiten Weg zur selbstständigen Vereinigung zu bahnen.